Aufgabe 6.5 D. Vertreter einiger Unternehmen erklären einem Journalisten, warum sie auf der Messe ausstellen. Welche der Ziele in Ihrem Buch erwähnen Sie? Kreuzen Sie die richtigen Optionen an. Interview 1. Ich spreche mit Herrn Fessler am Stand von Blue Electronic. Herr Fessler, Sie sind ein regelmäßiger Aussteller hier, nicht wahr? Ja, wir sind ein kleines Schweizer Unternehmen aus Appenzell und stellen seit 12 Jahren hier auf der CeBIT aus. Und warum sind Sie dieses Jahr hier? Wir sind in erster Linie hier, um den Absatz zu steigern. Auf gut Deutsch gesagt, um Aufträge zu bekommen. Dabei hoffen wir auch, neue Kunden zu gewinnen. Aber den Kontakt zu unseren existierenden Kunden dürfen wir auch nicht vergessen. Die Messe ist nämlich für uns ein wichtiger Treffpunkt. Ich treffe mich hier mit Kunden aus der ganzen Welt und das erspart mir 3-4 Geschäftsreisen pro Jahr. Und rein persönlich freue ich mich darauf, alte Geschäftsfreunde auf der Messe wiederzusehen. Ja, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Interview 2. Frau Klum, Sie vertreten die Firma Media Solution hier auf der CeBIT. Warum stellen Sie hier aus? Wir sind vor allem hier, um den Prototyp unseres neuen Systems ScreenTalk vorzustellen und seine Akzeptanz auf der Messe zu testen. Die Reaktionen der Messebesucher sind nämlich für uns sehr wertvoll. Andere Ziele für uns sind dann, neue Marktinformationen zu sammeln und herauszufinden, was unsere Konkurrenten machen. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Auch Ihnen besten Dank für das kurze Gespräch. Interview 3. Mein nächster Gesprächspartner ist Herr Fontane von der Firma Network. Herr Fontane, warum haben Sie sich entschieden, hier auszustellen? Erstens, um den Namen unserer Firma in Europa bekannt zu machen. Und zweitens, um unsere Neuheit, einen Taschenscanner, vorzustellen. Dabei hoffen wir, einige Aufträge mit neuen Kunden abzuschließen. Ein weiteres Ziel ist, Vertreter für einige deutsche Gebiete und das Ausland, vor allem Frankreich und Italien, zu finden. Herr Fontane, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke.